Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 113 an Schiller. Ich bin neugierig zu vernehmen, was uns das Intelligenzblatt bringt. Schon gestern in der Komödie hört ich davon summen. Heute komme ich nicht, mein Lieber, aber ich hoffe bald. Jeden Tag erwarte ich einen neuen Weltbürger in meinem Hause, den ich doch gern freundlich empfangen möchte. Indessen ist das Schloss von den militärischen Effluvien gereinigt und ich kann einige Tage bei Ihnen bleiben. Leben Sie recht wohl, empfehlen mich den Damen und behalten mich lieb. In diesen letzten zerstreuten Tagen habe ich meine italienischen Kollektaneen vorgenommen und zu ordnen angefangen und mit viel Freude gesehen, dass mit einiger Beharrlichkeit ein wundersames Werk wird zusammengestellt werden können. Haben Sie keine Abschrift vom Aufsatz übers Naive? Weimar, den 25. Oktober 1795. G. Jene Blätter, nach denen Sie fragten, habe ich noch nicht gefunden, sie liegen aber gewiss nicht weit.